Wie jeden Mittwochabend ist hier wieder das Freie Radio Aachen. Sie haben uns noch nie gefragt, doch Antwort kriegen Sie. Wir kämpfen gegen das Kapital und für Demokratie. Kraftwerkschlote von Umweltschützern aus Protest besetzt. Spektakuläre Aktionen gegen den sauren Regen. Bonn. Zwei Tage vor der abschließenden Behandlung der neuen Großfeuerungsanlagenverordnung im Bundeskabinett haben umweltpolitische Initiativen am Montag die öffentliche Aufmerksamkeit erneut auf das Waldsterben gelenkt. Mit spektakulären Aktionen in mehreren Städten hat eine neue Umweltschutzorganisation namens Robin Wood gegen die Umweltschutzpolitik der Bundesregierung protestiert. Das war eine Meldung der Aachener Nachrichten vom 22.02.1983. WDR 2. Es ist 14 Uhr, Sie hören Nachrichten. Mit gewaltfreien Aktionen in Berlin, Kiel, Hamburg, Bremen und Frimmersdorf bei Mönchengladbach will die Umweltschutzorganisation Robin Wood auf die schweren Gefahren aufmerksam machen, die dem Wald durch den sauren Regen drohen. In Frimmersdorf und in Berlin kletterten Umweltschützer auf die Schornsteine von kohlegefeuerten Kraftwerken und hängten dort große Transparente auf. In Kiel wurde mitten in der Stadt ein toter Wald errichtet. In Hamburg und Bremen gab es Demonstrationen. Mitglieder der Umweltschutzorganisation Robin Wood erkletterten nach Angaben eines Sprechers in Bonn am Montag in den frühen Morgenstunden die 160 Meter hohen Schornsteine der Kraftwerke in Frimmersdorf bei Köln und in Berlin-Charlottenburg und befestigten Transparente mit der Aufschrift »Stoppt den sauren Regen«. In Hamburg wurde eine Turmseite des Hamburger Michel mit einem Transparent verkleidet, um auf den Verfall von Gebäuden durch die hohe Luftverschmutzung hinzuweisen. Weitere Protestaktionen fanden in Bremen, Kiel und Köln statt. Die geplante Großfeuerungsanlagenverordnung hält nach Auffassung der Umweltschützer das Waldsterben nicht auf, weil der Ausstoß an giftigem Schwefeldioxid insgesamt nur minimal gesenkt werde. Nicht nur in die bestehenden, sondern auch die im Bau oder in Genehmigungsverfahren befindlichen Kraftwerke würden zu Altanlagen erklärt, deren Grenzwerte an Schwefeldioxid sechsmal so hoch sein dürfen wie diejenigen von neuen Anlagen. Die Verordnung sei im Endeffekt ein wertloser Fetzen Papier, weil der nachträgliche Einbau von Entschwefelungsanlagen umgangen werden könne, wenn dies wirtschaftlich nicht vertretbar sei. Der BBU attackierte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, weil der Entwurf der Großfeuerungsanlagenverordnung auf dessen Druck hin entschärft worden sei. In der neuen Verordnung würden nun anhand von Definitionstricks Umgehungsmöglichkeiten der ansonsten scharfen Bestimmungen geschaffen, die weiterhin hohe Emissionen aus alten Dreckschleudern gestatten. So die Aachener Nachrichten vom 22.02.83. Soweit die Nachrichten, am Telefon nun live Robin Wood. Wir sind gestern Morgen so ungefähr gegen 3 Uhr morgens zum Kraftwerk Frimmersdorf rausgefahren und sind dort in 2 Schüben vor dem Kraftwerk aus unseren Autos ausgestiegen. Die eine Gruppe ist direkt zum Kraftwerk gegangen und hat dort geschaut, ob auf dem Kraftwerksgelände sich irgendwelche Personen befanden, ob dort Wachmänner rumgehen oder sonstige Schichtler gerade ihren Dienst versehen. Nachdem das klar war, dass es im Kraftwerk ganz ruhig war, sind die Leute geholt worden, die in das Kraftwerk einsteigen sollten. Diese haben es dann getan, sind über den Zaun geklettert und sind eigentlich ganz normal, wie halt normale Arbeiter, haben sich auf dem Kraftwerksgelände fortbewegt, sind zu dem Schornstein gegangen und sind dort fünf Leute, drei Frauen und zwei Männer, sind dort den Schornstein rausgestiegen in die ersten 40 Meter bis über den ersten Sockelabsatz hinaus. Und gegen 20 nach 4 waren die ersten von ihnen oben in 40 Meter Höhe und wir haben gedacht, jetzt ist alles okay, jetzt haben wir die ganze Sache, den wesentlichen Schritt geschafft. Nur hat sich dann allerdings, wie wir jetzt alle wissen, herausgestellt, dass sich doch zwischenzeitlich auf einmal unser Sack mit den Transparenten und allem auf dem Weg in diese 40 Meter Höhe verheddert hatte, sodass es eigentlich im Augenblick so zwischen 5:30 und 8:00 wir unten überhaupt gar nicht wussten, ja, was ist denn jetzt überhaupt Sache da oben auf dem Schornstein, und eigentlich alles auf einmal sehr schlecht aussah, wegen halt diesen technischen Schwierigkeiten, die dann eigentlich Gott sei Dank durch irgendwie so längeres Hin- und Herbewegen mit einzelnen Karabinern und Seilen ist das jedenfalls alles gelöst worden, sodass gegen 8 Uhr sich alle fünf Leute in 40 Meter Höhe befanden und dann dort nach einigen Diskussionen dann sich entschieden, weiter raufzuklettern auf die zweite Plattform des Schornsteines, die sich in ungefähr 120 Meter Höhe befindet. Und dort sind dann alle Leute raufgeklettert, beziehungsweise einer musste dann nachher wieder umkehren, weil er etwas an der Schulter sich verletzt hatte, sich ausgerenkt hatte. Er blieb dann unten, hat auch dafür gesorgt, dass niemand von der vom Werkschutz nachklettert. Als dann alle Leute oben waren, ungefähr 120 Metern, ist dann halt so nach einiger Zeit, nachdem die Sonne Gott sei Dank geschienen hat und alle Leuten jedenfalls nicht sehr kalt geworden ist dort oben, ist man dann halt rangegangen, das Transparent zu entrollen, was wegen des Windes unheimlich schwierig gewesen ist. Es war also eine Wahnsinnsaktion, dieses Transparent dort oben in 120 Meter Höhe am Schornstein zu befestigen, was dann allerdings nachher halt geklappt hat, sodass er daneben dann stand, stoppt den sauren Regen. Und wir unten alle froh waren, dass alles geklappt hat mit Transparenten, dass die Leute oben waren und dass wir eigentlich alles glatt gelaufen ist. Im Prinzip ist also die ganze Geschichte ist unheimlich gut gelaufen unterm Strich. Und gegen 14 Uhr hatten wir es verabredet über Funk und wir hatten mit den Leuten dort oben auf dem Schornstein, wir waren auch mit den Leuten, die unten waren, mit den Leuten, die oben auf dem Schornstein waren, auch immer über so einen Zahlencode, über halt also Zahlen, die so auf so Bettlaken aufgeschrieben haben, immer also auch im funklosen Kontakten, wussten ungefähr, was dort gegenseitig los ist. Hatten dann verabredet, gegen 14 Uhr runterzusteigen, weil es dann halt noch relativ hell ist und Sonne halt schien und alles, und unten dann noch ganz viele Leute waren, die uns in der Mittagspause besucht haben unten und dann auch die Presse noch da war. Und gegen 14 Uhr haben dann die ersten Leute ihren Abstieg begonnen, sind dann nach und nach runtergekommen, unten empfangen worden von Presse, Polizei und dem Werkschutz. Personalien sind festgehalten worden, ansonsten ist übrigens nichts passiert, keine Sachen sind von uns beschlagnahmt worden, nichts. Wir haben das Transparent ohnehin oben hängen lassen aus dem Schornstein. Meines Wissens hing das auch den ganzen Tag, die ganze Nacht drüber, oben auf dem Schornstein. Und als dann die Leute unten waren, war halt dann Gott sei Dank irgendwie, stellt sich raus, dass niemand verletzt war, dass sich keiner erkältet hatte, nichts. Und sind wir alle unheimlich froh gewesen, dass das so reibungslos geklappt hat. Wir haben unten noch dem Schichtwechsel abgepasst und Flugblätter verteilt an die Werksangehörigen und auch noch an Spaziergänger, die ganze Zeit überkamen. Bei den Spaziergängern war das eine unheimlich gute Reaktion gegenüber, dass halt die gesagt haben, jetzt läuft auch zum ersten Mal richtig was hier in der Region, im Rheinischen Braunkohlenrevier, gegen das RWE, dass sie mal richtig einen in der Öffentlichkeit und sonst auf den Deckel bekommen. Und dort haben wir also sehr gute Gespräche geführt. Bei den Werksangehörigen war das ein bisschen durchwachsener. Da haben wir auch viele sehr, sehr böse Reaktionen gehabt. Aber so unterm Strich, wie gesagt, hat eigentlich alles gut geklappt mit der Aktion. Und jetzt, was sich jetzt heute Morgen auch herausstellt, sind wir überall in der Presse halt unheimlich gut, also da meistens jedenfalls ziemlich gut rausgekommen, haben auch unsere Inhalte, dass unsere Kritik an den ganzen Wahlkampfsprüchen der Politiker und zum sauren Regen und zum Waldsterben dort was Effektives gegengesetzt und unsere Position vielfach vertreten können. Und irgendwie, das ist eigentlich ziemlich gut. Meine, das wird ja sicherlich nicht eure letzte Aktion bleiben. Nee. Das Feuer ist jetzt geschürt. Wie soll es weitergehen? Wir planen in jedem Fall weitere Aktionen zum Thema saure Regen. Saure Regen und das Waldsterben sind unser Hauptthema, zumindest über die nächsten Monate. Und solange sich doch nichts Irgendwas Entscheidendes tut, auf Gesetzesebene oder von Seiten der Kraftwerksbetreiber werden wir denen weiter Feuer im Unterhinter machen. Und wir haben auch die nächsten Aktionen gegen Kraftwerksbetreiber und gegen Regierungsstellen weiter ins Auge gefasst, zumindest halt für den Fall, dass dort nichts Entscheidendes getan wird, was sich links auch nicht, zumindest jetzt irgendwie nicht abzeichnet, überhaupt nicht. Und wie gesagt, wir bleiben dran und einige Leute können sich noch auf was freuen von uns. Das hört sich ja vielversprechend an. Ist auch nicht geblufft. Ich glaube, so das Wesentliche, was wir über unsere Aktion erreicht haben, eigentlich ist so, dass wir hoffentlich vielen Leuten klar gemacht haben, dass es eben nicht nützt, bei so einem Thema wie dem Waldsterben und dem sauren Regen, was so unheimlich schnell und so unheimlich groß dimensioniert hier bei uns die Umwelt kaputt macht, dass dort eben nicht ausreicht, trotz aller Wahlkampfpropaganda, aller Wahlkampfsprüche und Taktierereien, dort eben auf unsere Politiker zu vertrauen, sondern dass im Grunde genommen so auch das eigene Handeln, und das heißt eben nicht nur immer auf den Schornstein klettern, das war eben die erste spektakuläre Sache, sondern irgendwie das eigene Handeln vor Ort, das eigene Engagieren zum Thema Umwelt, zum Sachen zur Rettung des Waldes, dass das vonnöten ist, dass das unheimlich notwendig ist. Und ich glaube, wir haben auch den Zeitpunkt eigentlich auch relativ gut gewählt, unsere Aktion gestern zu starten, weil halt gleichzeitig auch eine ganze Reihe wieder von ewig gleichlautenden Verordnungen, Verlautbarungen aller Parteien rausgekommen sind, halt, dass genug getan würde, um den deutschen Wald zu retten, und dass sich halt unsere offiziellen Politiker von Zimmermann bis Vogel den Rang um den obersten deutschen Waldschützer streitig machen, ohne dass tatsächlich was getan wird, und dass es einfach ganz vonnöten ist, oder auch, dass wir es geschafft haben, den Leuten halt da ein bisschen zumindest mit die Augen zu öffnen, dass sie sich selber engagieren müssen zur Rettung des Waldes. Kannst du das mal konkretisieren? Was kann ich denn, sagen wir jetzt als Radiozuhörer, hier in Aachen oder in Ostbelgien, da konkret dran tun? Also ich glaube, dass es gut wäre, zu schauen, was in der eigenen Umgebung bereits an kaputten Wäldern existiert. Und man wird in Gesprächen mit Förstern, die eigentlich sehr aufgeschlossen sind, wenn man sie deswegen fragt, man wird da feststellen, dass auch in der eigenen Region, in der eigenen Umgebung, in den eigenen Naherholungsgebieten eine ganze Reihe von Sachen, von Entwicklungen sich mittlerweile auch vollziehen, von Schäden zu beobachten sind, die man sich als einzelner Spaziergänger so überhaupt gar nicht vorstellen kann, weil sie teilweise so über den einfachen, oberflächlichen Blick beim Spaziergang nicht erkennbar sind, tatsächlich aber trotzdem die Schäden unheimlich weit fortgeschritten sind, und dass man sich auch halt vor Ort jeweils anschauen sollte, welche Kraftwerksbetreiber als die Hauptverursacher der Schwefeldioxidemissionen und damit des sauren Regens, welche Kraftwerksbetreiber da vor Ort sitzen. Und man wird meistens darauf kommen, dass das Kraftwerksbetreiber sind, Betriebe sind, die vor allen Dingen von der öffentlichen Hand kontrolliert werden. Das heißt, von Vertretern aus Gemeinden, Städten, dem Land und dem Bund. Das gilt sowohl für die großen Elektrizitätsversorgungsunternehmen wie dem RWE, wie auch für die kleinen Stadtwerke, dass dort also die eigenen gewählten Volksvertreter das Sagen haben und quasi unter einer Decke stecken mit denjenigen, die effiziente Maßnahmen zur Rettung des Waldes verhindern wollen. Andererseits allerdings auch immer die großen Wahlkampfsprüche loslassen, es würde genug getan. Und dass man gerade diesen Leuten doch mal auch zeigen sollte, dass man sich also da nicht blöffen lässt, sondern von denen ganz klar verlangt und fordert, dass sie jetzt sofort drastische Sofortmaßnahmen einleiten müssen, eben zum Beispiel zur Entschwefelung der Abgase aus den Kraftwerken als einen ersten Beitrag zur Rettung des Waldes. Da werde ich mal bei uns hier sicherlich das Forstamt mal ansprechen und mal gucken, was die dazu sagen. Ja, okay, ich danke dir für diesen ersten Live-Bericht von vor Ort. Sagt dir schön, bis demnächst einmal. Als ich letzten Sommer aus dem Urlaub kam, ich dachte, ich trau meinen Augen nicht. Wir fuhren auf der Autobahn, in der Mitte, da fehlten die Bäume mit Mal. Die B1, die sich ganz durch das Ruhrgebiet zieht, ist da, wo sie durch Dortmund führt. Von 280 Platanen umstanden, die wir plötzlich nicht mehr wiederfanden. Und abends erschellte das Telefon, denn die Leute aus Dortmund, die trafen sich schon. Am nächsten Morgen um 9 Uhr früh standen wir schon den Bullen vis-à-vis. Dann sprachen wir mit den Bewohnern der Straße, denen der Lärm und die Autoabgase jetzt ganz direkt in die Schlafzimmer wehen, wo sonst die alten Platanen stehen. Denn so ein Baum, der da 80 Jahre steht, der hat schon eine ganz schön riesige Krone, und wenn man darunter spazieren geht, dann fühlt man sich auch gleich wohl zweifelsohne. Für 200 Leute Luft in der Stunde, das liegt schließlich jeglich im Leben zugrunde. So ein Baum, der kann das für uns produzieren, jetzt soll er weg und wir stehen hier und diskutieren. Dann gingen wir endlich zum Rathaus runter und wollten mit dem Bürgermeister reden, aber die haben da nur rumgestunken, für drei Mann wäre nur ein Termin zu vergeben. Diese drei sind aber nur drei und nicht alle, so stellen sie uns immer wieder eine Falle. Wenn er statt alle nur drei bestellt, dann hat er eben den Beruf verfehlt. Nur wir können entscheiden, was gut für uns ist, denn wir kennen uns schließlich am allerbesten. Die, die man wählt, machen doch nur Mist und vertreten nur ihre eigenen Interessen. Drum lasst uns das ganze Rathaus abräumen und eine Wiese entpflanzen mit ganz vielen Bäumen. Einen Garten bauen mit Zwiebeln und Möhren, dann kann uns auch keiner beim Leben mehr stören. Der Förster, der hier im Aachener Wald so den großen Überblick hat, ja? Ja, ja. Wie sieht es denn bei Ihnen eigentlich aus mit den Auswirkungen von dem sogenannten sauren Regen und Waldsterben? Noch relativ gut. Noch relativ gut, sagen Sie. Aber genaue Messungen und so werden im Laufe dieses Frühjahrs hier vorgenommen, um da einen einheitlichen Grad und vergleichbare Werte zu kriegen, ne? Mhm. Was verstehen Sie unter einigermaßen gut, aber irgendwie ist Ihnen das auch noch nicht so, ist Ihnen das schon vorgekommen, ja? Ja, ich meine, natürlich, es ist aber nicht nachweisbar. Man guckt jetzt natürlich, weil man langsam das jeden Tag ja liest und so weiter, man guckt ja jeden Baum aus einem anderen Gesichtspunkt an, wie meinetwegen vor 5 Jahren, ne? Mhm. Und Es hat natürlich an Einzelbäumen auch immer schon mal eine Krankheit oder ein Mikram gegeben. Ne? Mhm. Man neigt jetzt natürlich automatisch zu sagen, ja, das ist jetzt eine Folge des sauren Regens. Ne? Mhm. Aber waldbestandsmäßig, das jetzt, weil man meinetwegen sagen kann, ganzer Waldbestand und so weiter, das kann ich immer noch nicht sagen. Mhm. Einzelsymptome meinen wir ja zu sagen. Ne? Mhm. Aber auch da werden wir jetzt in Kürze noch mal von der Landesanstalt für Ökologie, Forstplanung geschult. Und es werden da einheitliche Bewertungsmethoden festgelegt und uns geschult, damit man das auch mal echt den Grad des Befalles und so weiter vergleichen kann. Mhm. Der eine sagt, wenn der ein braunes Ästchen sieht, ja, das ist hier, nicht? Der andere, der taxiert das wie große hier ein. Das muss, um einheitlich bewertet zu werden, müssen wir da schon ein bisschen fortgebildet werden. Nicht? Mhm. Glücklicherweise liegen wir ja am Südwesten von Aachen, der Aachener Wald, sodass wir schon mal von den Emissionen der Stadt, die Stadt erzeugt, so gut wie nichts mitkriegen. Mhm. Nicht? Der Dreck, der zieht ja schon mal auf die andere Seite. Mhm. Insofern sind wir da relativ günstig dran. Mhm. Sie kennen aber sicherlich die Erfahrungsberichte von Kollegen aus dem Eifler Gebiet. Ich nehme da an, ist es schlechter wie bei uns. Besser ist ja eben, wie gesagt, dass man schon bei Erkennen von Einzelsymptomen da was tut. Aber auch wir haben hier die Versäuerung des Bodens, meinetwegen, ne? Mhm. Die wir vor 10 Jahren haben wir dann Bodenkartierung hier durchführen lassen, im Aachener Wald, und an dieselben Stellen haben wir jetzt den Boden nachgemessen. Der ist ja schon um einen halben pH-Wert zurückgegangen, also in Richtung Sauer. Mhm. Versauerung. Das ist innerhalb 10 Jahren eben doch eine ganze Menge. Ne? Mhm. Was schlagen Sie denn vor als Maßnahmen gegen solche Versäuerungen? Was kann man da eigentlich machen? So als Bürger und auch als, in dem Fall, Sie sind ja dann wirklich Betroffene, in dem Fall als Forst. Mann, das Problem ist ja eben, dass das kein regionales Problem ist, was wir meinetwegen innerhalb der Bundesrepublik lösen können. Denn wir kriegen ja 50% etwa dieselbe Menge Dreck, wie wir produzieren, kriegen wir von unseren Nachbarn auch her. Mhm. Und 50%, die wir produzieren, geht ins Ausland. Mhm. Das ist ein weltweites Problem, nicht? Denn unser Dreck, der geht hauptsächlich nach Skandinavien rauf und richtet da den Schaden an. Nicht? Denn das ist ja nicht nur der saure Regen. Das Schlagwort ist zwar saurer Regen jetzt, aber das sind praktisch nur 50%, es sind ja Emissionen. Und die Emissionen fallen eben zum Teil als staubförmige Partikel runter oder als gasförmige. Und ein Teil wird gebunden durch den Regen und wird so zum Boden hin und zu den Pflanzen gebracht. Mhm. Also das ist also nicht allein saurer Regen, sondern das sind Emissionen. Mhm. Und das ist eben, wie gesagt, das geht so bis in die höchsten Luftschichten und wird ja praktisch bald um die ganze Welt befördert, nicht? Mhm. So, insofern ist das ein weltweites Problem. Gibt es noch andere Sachen, die eigentlich dann sich bemerkbar machen, zum Beispiel außer dass Bäume absterben, Veränderungen in der Tierwelt und so weiter, die damit im Zusammenhang stehen? Ja, auf jeden Fall. Nicht durch eine Versäuerung des Bodens wird natürlich die lebensnotwendige Mikrokultur im Boden, das sind also Kleinstlebewesen, die für die Bodenbildung und Bodengare sorgen und so erst dann ein Wachstum ermöglichen. Ne? Mhm. Wenn diese Mikrotierwelt kaputt geht, ne? Dann haben wir natürlich auch kein Baumwachstum. Und so hängt eins vom anderen ab in der Natur. Wenn ein Zahn im Getriebe fehlt, nicht, dann läuft es eben nicht. Da ist eins auf das andere abgestimmt in der Natur. Mhm. Oder soll es jedenfalls sein. Herr Spies, Dankeschön für das Gespräch. Ich werde mich demnächst mal wieder bei Ihnen melden, damit Sie vielleicht uns mal dann erzählen, was bei den einzelnen Untersuchungen, die ja noch stattfinden werden, wie Sie vorhin sagten, rausgekommen ist. Okay, Dankeschön, nicht? Wiederhören. Piep, piep. Wir schalten nun um zum Freien Radio Frimmersdorf, direkt auf den Kamin. Nach all der Arbeit und dem Recherchieren möchte ich jetzt ein ganz wichtiges Dank aussprechen. Was vielleicht viele hier im Kölner Raum nicht wissen, Radios in Belgien, Holland und in anderen Städten der Bundesrepublik übertragen trotz Verfolgung durch staatliche Behörden diese Sendung. Und wir warten jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem unsere Wut zu groß ist. Wir nehmen das Radio machen, nehme ich den Großen aus der Hand. Zu lange dämmerten wir in dieser öffentlich-rechtlichen Berieselung dahin und vertrauten gerade auf die Stimmen, die unseren Lebensraum zerstören. Politiker, RWE-Manager, Intendanten und all die anderen so schmierig funktionierenden Schaltstellen dieses selbstmordbegehenden Staates. Es ist Schluss mit der Zensur der Wirklichkeit, Schluss mit der Heuchelei der Ausgewogenheit und Schluss mit der Monopolstellung der Meinungsfabriken Radio und Fernsehen. Und es ist klar, mit ihren lebensbedrohenden Großprojekten entsteht ein Polizei- und Überwachungsstaat, die sagen nur zu unserem Schutz, doch wir bezweifeln das. Wir nehmen uns die freien Frequenzen und werden sie im Kampf gegen die allumfassenden Selbstmordstrategien einsetzen. Jetzt werden all die zu Wort kommen, deren Wissen und Erfahrung uns so wichtig sind. Die Politiker aber werden in Zukunft im Springer-Fernsehen und in den neuen kommerziellen Medien mit ihren leeren Versprechungen zwischen Coca-Cola und Schappi-Spots eingeblendet. Und dafür werden sie für jede Sendeminute noch ihre Millionen zu zahlen haben. Immer dann werden wir abschalten, ausblenden, der Berieselung ein Ende setzen. Der wirtschaftlichen und umweltzerschlagenden Katastrophen zu begegnen, werden wir eigene Kommunikationssysteme aufbauen. Freie Radios sind ein Anfang. Hallo, hier meldet sich Radio Wahnsinn, Funkturm Frimmersdorf mit einer Sondersendung zum Thema saurer Regen. Wir können heute sogar unsere Station durchgeben. Wir befinden uns auf einem 160 Meter hohen Schornstein des Braunkohlekraftwerkes Frimmersdorf. Es liegt ungefähr 30 Kilometer nordöstlich von Köln. Wir haben mit ein paar Leuten nicht nur den Schornstein, sondern auch die Frequenz besetzt. Wir wollen damit auf die Schweinereien aufmerksam machen, die hier oben in die Luft geschleudert werden und gegen die nichts unternommen wird. Nicht umsonst tragen wir Gasmasken. In der kurzen Zeit, die wir bisher gesendet haben, sind aus dem Schornstein dieses Kraftwerks bereits eine halbe Tonne Schwefeldioxid abgegeben worden. Dazu kommen noch Stickoxide, Schwermetalle und andere Gifte. Über die hohen Schornsteine weht das Gift in weit entfernte Gebiete. Vielleicht kommt es im Harz herunter, wo bereits ein Teil des Waldes kaputt ist. Oder es regnet auf schwedische Seen herab, von denen Tausende schon biologisch tot sind. Im Erzgebirge in der Tschechoslowakei sind etwa 100.000 Hektar Wald völlig abgestorben. Das Frimmersdorfer Braunkohlekraftwerk hat eine Leistung von 2.600 Megawatt und gehört den rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerken. Zusammen mit ihren Nachbarkraftwerken liefert es den gesamten Strom im Sendebereich und weit darüber hinaus. Could it be true, wenn die Toten reiten schnell? Hoping this follows through, 30 years dead, the body intact. It was true, die Toten reiten schnell. Also für mich ist das an so einen Punkt gekommen. Ich habe vor ein paar Jahren gehört, dass in Schweden der saure Regen eben den Schaden anrichtet. Und dann ist das ja, und dann habe ich das noch so weggetan. Und dann ist das mit jedem Jahr ist das näher rangekommen. Und dann habe ich vom Bayerischen Wald gehört und von Wäldern der Tschechoslowakei, habe die Fotos gesehen. Und dann kommt das auf einmal immer näher an meine Haustür, dass ich höre, der Königsforst, da wo man mit Kindern spazieren gehen kann oder noch schön hier in der Stadt gegen Fahrrad fahren kann, da fängt es schon an. In der Eifel ist es, dass es uns wirklich richtig, dass es eigentlich um unsere allernächste Umgebung einfach geht. Und das ist ein Gedanke, wenn, also manchmal will ich das auch alles wegschieben und gar nichts von wissen, weil ich auch weiß, wie schwer dagegen was zu machen ist oder wie wenig Leute wirklich was gegen machen wollen aufgrund ihrer politischen und finanziellen Interessen. Dass mir das aber, also mich einfach unheimlich traurig macht. Und ich sehe, dass die Bäume nicht mehr mit unserem Leben zurechtkommen, dass die mit uns nicht mehr leben können. Und da stelle ich mir die Frage, kann ich denn ohne Bäume leben? Und ich will nicht ohne Bäume leben. Und da sind alle Argumente, also wie viele Gebäude jetzt kaputt gehen oder wirtschaftliche Schäden und gesundheitliche sind ja nicht erforscht. Das ist spielt für mich alles auch eine Rolle, aber die größte Rolle spielt für mich einfach, dass ich mir meine Umgebung ohne die schönen großen Pflanzen, die also Jahrzehnte brauchen und Jahrhunderte brauchen, um zu wachsen und die für uns einfach so gut sind, weil man die gerne ansieht, weil sie nützlich sind, weil sie überhaupt hier das ganze Stadtleben irgendwie erträglich machen auch, dass ich mir die nicht wegdenken kann und nicht will. Eins, zwei, drei, vier. Ein Jäger aus Kopfwalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt das Wild daher, hei, wie es ihm gefällt. Halli, hallo, hallustig ist die Jägerei, alli auf grüner Heid, alli auf grüner Heid. Ein Jäger aus der Eifel, der hat an seinem Walde Zweifel, alles ist so braun. Das Holz wird abgehauen. Halli, hallo, herrlich lustig ist die Seierei, all hier in unserem Wald, all hier in unserem Wald. Um uns vor Augen zu führen, wie sich saurer Regen in seiner letzten Phase auf den Wald auswirkt, beschreibt der Forstwirt Hubert Weiger vom Bund Natur und Umweltschutz den Zustand im Erzgebirge. Das Ende nun dieses Prozesses, nämlich den flächigen Zusammenbruch des Ökosystems Wald, den können wir bereits heute im mitteleuropäischen Raum auf zig Quadratkilometer Fläche erleben, und zwar im Erzgebirge, in einem der ursprünglich wüchsigsten Waldlandschaften Mitteleuropas, wo kilometerlang Sie solche Bilder sehen wie hier, auf der Hochfläche, 30 Kilometer von den nächsten Industrieansiedlungen entfernt, wo kein einziger lebender Baum mehr da ist, wo 25 Kilometer lange und im Schnitt 2 bis 3 Kilometer breite Talabtriebe erfolgt sind auf dem Plateau des Erzgebirges und wo dieser Entwaldungsprozess nun vom Plateau sich in den Tälern fortsetzt. Und zwar auf eine Länge von insgesamt 150 Kilometer. Das heißt, im Herzen Mitteleuropas ist nicht nur der Waldtod bereits heute existent, sondern es entsteht dort im Herzen Mitteleuropas eine Steppe. In bestimmten Fällen sogar eine Wüste, weil nämlich dann auf diesen Freiflächen überhaupt nichts mehr wächst. Da wächst auch kein Gras mehr. Denn das Absterben der Bäume ist ja nur ein Ausdruck dafür, dass der gesamte Lebensraum Wald schwerstens geschädigt ist. Und wir können heute mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, und da sind sich alle Experten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, einig, dass dieses Waldsterben nicht mit irgendwelchen Insektenerkrankungen, Virenerkrankungen, Pilzerkrankungen zusammenhängt, dass es nicht zusammenhängt mit irgendwelchen klimatischen Besonderheiten der letzten Jahre, sondern dass es zurückzuführen ist auf den Dauerstress der Luftbelastung, dem unsere langlebigste Vegetation, und das ist nun mal der Wald, der 200, 300 Jahre alt werden kann, auf den Dauerstress der Luftbelastung zurückzuführen, dem unser Wald seit Jahrzehnten im zunehmenden Maße ausgesetzt ist. Es handelt sich hier mit Sicherheit um eine Komplexerkrankung. Das heißt, es sind viele Schadfaktoren verantwortlich. Aber wir wissen eines ebenfalls, dass das Schwefeldioxid in der Luft eine Schlüsselrolle spielt. Braunkohle, Brennstoff in diesem Kraftwerk, enthält Schwefel, welcher bei der Verbrennung als Schwefeldioxid an die Luft entweicht. Das Gas verbindet sich dort mit feinen Wassertröpfchen und Sauerstoff zu Schwefelsäure. Die Säure regnet dann als sogenannter saurer Regen ab. Das führt zu chemischen Veränderungen und damit biologischen Schäden im Boden. Seine Eigenschaften verändern sich derart, dass das Weiterleben für Bäume unmöglich wird. Schließlich sterben sie ab. Der Boden hat sich teilweise schon derart verändert, dass nicht wieder gut zu machende Schäden entstehen. Er verliert die Fähigkeit, Wasser zu filtern. Es gelangt Säure ins Grundwasser. Durch die Säure werden außerdem die im Erdreich angereicherten Schwermetalle gelöst und ebenfalls ins Grundwasser gespült. Dazu Professor Schütt von der Münchner Universität. Die Wasserversorgung wird schwieriger werden, die Wasserqualität wird geringer werden. Das Angebot des Wassers wird nicht gleichmäßig sein, sondern unterschiedlich zu verschiedenen. Wir werden Erosionsschäden haben, ohne Zweifel. Das Klima wird nicht mehr ausgeglichen sein. Der Wald gleicht das Klima aus. Wir werden das merken, auch nicht übermorgen, aber sehr bald. Und wir werden drittens, das ist ein wichtiger Faktor, der Wald filtert die Luftverunreinigung heraus. Wenn er tot ist, kann er das nicht mehr tun. Wir werden das mit aufnehmen, was der Wald uns wegfiltert. Und das wird uns ziemlich übel aufstoßen. Das Waldsterben hat inzwischen ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr wegzudiskutieren ist. Ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik ist mit Wald bedeckt. 17% davon sind schon geschädigt. Mit anderen Worten, jeder sechste Baum ist krank. Zuerst hieß es, die Schäden treten im Schwarzwald auf, im Bayerischen Wald und im Harz, also in höheren Lagen. Inzwischen wurden auch hier im flachen Gebiet kranke Bäume entdeckt. Bedenkt man, dass die Auswirkungen erst einige Jahre später in vollem Umfang erkennbar werden, so sind heute wahrscheinlich schon sehr viel mehr Bäume betroffen, als bisher festgestellt wurden. Die Kölner Bucht ist auch nicht verschont geblieben. In allen Naherholungsgebieten im Großraum Köln sterben die Bäume. Die erkrankte Waldfläche in der Eifel, im Königsforst, in der Warner Heide, im Kottenforst, in der Wille, im Siebengebirge, im Bergischen Land und im Oberbergischen Land hat sich in dem vergangenen Jahr annähernd verdoppelt. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Möglichkeit mehr haben, den städtischen Betonwüsten zu entkommen. Im Wald kommen teilweise die Experten nicht mal mehr mit der Schadensbeschreibung hinterher. Dazu der Münchner Professor Schütt. Wir haben Schäden an Kiefer, wir haben Schäden an Eiche, an Ahorn und so weiter, die wir überhaupt nicht betrachten können, wo wir von der Symptomatologie bei Null stehen, überhaupt sie nicht beschrieben haben. Diese Schäden rennen uns weg, sodass wir einfach überhaupt noch nicht mal eine Schadensbeschreibung haben. Das ist die Situation draußen. Der saure Regen, der hier herunterkommt, stammt nur zum Teil von hiesigen Kraftwerken. Ein anderer Teil kommt wieder über hohe Schornsteine aus Belgien und Frankreich. Dafür entlassen wir unser Schwefeldioxid in die nördlichen und östlichen Nachbarländer und bekommen bei Ostwind wiederum einen entsprechenden Teil von dort zurück. Ganz bewusst wird die Luftverschmutzung mit Hilfe der hohen Schornsteine über die Landesgrenzen geschoben. So ist dann zum Beispiel die Bundesrepublik für die sauren Niederschläge in Skandinavien nicht mehr eindeutig verantwortlich. Sie kann aber auch die Verantwortung für die Hälfte des Schwefeldioxides, das hier herunterkommt, getrost auf andere Länder abschieben. Der Ökologe Hubert Weiger schildert das ganz drastisch. Nach wie vor wird aber immer dann, wenn es darauf ankommt, verdrängt, verharmlost, abgewiegelt. In Bayern sagt man, der ganze Dreck kommt vom Osten. Im Schwarzwald sagt man, der ganze Dreck kommt vom Westen. Und wir sind möglicherweise schuldlos an diesen Entwicklungen. Es wird auf internationale Gremien verwiesen und vieles andere mehr, auf verstärkte Forschungsmittel, damit man etwas machen kann. Resümee ist aus unserer Sicht, außer hehren ökologischen Sprüchen, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, und einer unbedeutenden Aufstockung von Forschungsmitteln geschah aber bis heute in der Realität überhaupt nichts, um unseren Wald zu retten. Wir werden dieses Spiel nicht mitmachen, egal in welchem Land, ob Ost, ob West, ob Nord oder Süd, der Wald geht an der Luftverschmutzung kaputt. Und deshalb müssen wir bei unseren Giftschloten anfangen, und zwar sofort. Und wenn wir dafür auf die Schornsteine klettern müssen. Während noch vor ein paar Monaten die Existenz von saurem Regen überhaupt abgestritten wurde, müssen jetzt alle Politiker reagieren. Und weil Wahlkampf ist, regnet es nicht nur sauren Regen, sondern auch Versprechungen. Die jeweils regierenden Politiker aller Parteien laufen mit stolz geschwellter Brust herum und prahlen mit Gesetzen und Verordnungen, die den Schwefelausstoß eindämmen sollen. Für die CDU-CSU spricht Forschungsminister Riesenhuber. Herr Riesenhuber, wir sind doch die Größten überhaupt, oder? Und es ist eigentlich eine nachdenkliche Angelegenheit. Wenn wir in Europa heute die Einzigen sind, die systematisch bei Kraftwerken entschwefeln. Von den insgesamt ca. 1500 Kohlekraftwerken, größer als 50 Megawatt, werden nur 7 überhaupt entschwefelt. Also kann von systematischer Entschwefelung keine Rede sein. Diese glatte Lüge können wir nicht unwidersprochen lassen. Deutschland ist eine der Industrienationen, welche auf dem Gebiet der Entschwefelungstechnologie inzwischen das weltweite Schlusslicht darstellt. Führend sind hier Japan und führend sind die Vereinigten Staaten. Japan hatte bereits 1977 so viel Entschwefelungskapazitäten, mit nämlich 33.000 Megawatt Entschwefelungskapazität, wie sie bei uns bestenfalls mal im Jahr 2020 nach den jetzigen Plänen realisiert werden sollen. Innenminister Zimmermann ist auch sehr fleißig. Er hat den Entwurf einer Großfeuerungsanlagenverordnung von seinem Vorgänger Baum übernommen und im Kabinett eingebracht. Dazu nochmal Riesenhuber. Der Bundesinnenminister hat angekündigt, dass er die Großfeuerungsanlagenverordnung in Kürze vorlegen wird. Beides führt dazu, dass wir dort, wo wir durch Verordnungen beim Schwefeldioxid eingreifen können, das Notwendige in einer außerordentlich kurzen Zeit angegangen haben. Diese ominöse Verordnung, mit der also alles Notwendige getan sein soll, besteht bei näherem Hinsehen nur aus Ausnahmeregelungen, Gummiparagraphen und Schlupflöchern. Sie soll die Menge Schwefeldioxid festlegen, die Kraftwerke pro Kubikmeter Abluft ausstoßen dürfen. Der Wert soll bei 400 Milligramm liegen. Dieser Grenzwert gilt aber nur für Großkraftwerke und da auch nur für Neuanlagen. Neuanlagen gibt es aber noch gar nicht. Jedes Kraftwerk, das schon genehmigt wurde und wenn es nur auf dem Papier existiert, gilt als Altanlage. Es braucht noch nicht einmal gebaut zu sein. Für Altanlagen gibt es noch eine Übergangsregelung. Sie müssen binnen 10 Jahren stillgelegt oder dann, also 1993, auf den 400 Milligramm Wert umgerüstet werden. Erst in 10 Jahren wird die Verordnung also ihre Wirkung entfalten. Vor nur 5 Jahren zeigten sich in dem jetzt verwüsteten Erzgebirge aber schon genau die Symptome, die jetzt im Schwarzwald und in den Vogesen zu sehen sind. Das Notwendige in einer außerordentlich kurzen Zeit angegangen haben. Das Notwendige in einer außerordentlich kurzen Zeit angegangen haben. Bei Helmstedt wird das Großkraftwerk Buschhaus gebaut. Nach der Großfeuerungsanlagenverordnung gehört dieses noch in Bau befindliche Kraftwerk schon zu den Altanlagen. Hier entsteht das 350 Megawatt Kraftwerk Buschhaus. Dieses Kraftwerk wird nach Inbetriebnahme im Jahresschnitt 14 Tonnen Schwefeldioxid pro Stunde ausstoßen. Das sind pro Jahr 120.000 Tonnen. Die Schadstoffkonzentration beträgt das 25-fache dessen, was künftig zulässig sein soll. Damit ist Buschhaus der größte Luftverschmutzer der Bundesrepublik Deutschland. Der Staatssekretär für Bundesangelegenheiten ist, solange sein Chef Wahlkampf macht, für das Kraftwerk Buschhaus zuständig. Herr Staatssekretär, was halten Sie von dieser katastrophalen Dreckschleuder? Also ich spreche von Katastrophe, ist in der Tat richtig, was auch das Waldsterben anbetrifft. Dann sollte aber an diese Frage ohne Hektik rangehen und vor allen Dingen ohne Emotionen, sachlich. Und wir als genehmigende Behörde haben zunächst einmal festzustellen, nach welchen Vorschriften wir zu genehmigen haben. Und in der Tat ist eine Genehmigung ausgestellt worden. Grundlage war die TR Luft, Stand 1974. Und man hat einen Rechtsanspruch darauf. Und wir können weder gegenüber der Ökologie noch gegenüber der Wirtschaft Willkür handhaben, sondern die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Eine andere nagelneue Altanlage ist das Großkraftwerk in Förde. Clever, wie die sind, entschwefeln die dort nur einen kleinen Teil der Rauchgase bis weit unter den offiziellen Höchstwert. Dann mischen sie per Computer so viel unentschwefelte Rauchgase dazu, bis sie den höchstzulässigen Höchstwert erreicht haben. Sie können alles entschwefeln und damit vergleichsweise umweltfreundlich arbeiten. Da der offizielle Grenzwert aber hoch genug liegt, lohnt es sich, eine kleine Anlage zu bauen und eben nur teilweise zu entschwefeln? Eine Frage an den Staatssekretär Hartkopf, FDP. Ein nagelneues Kraftwerk geht in Betrieb und entschwefelt nur ein Drittel seiner Abgase. Wie rechtfertigen Sie das denn? Mit unserer Rechtsordnung. Die Großfeuerungsanlagenverordnung kann aus einem weiteren Grund nicht greifen, weil es sich eben nur um eine Verordnung handelt und nicht um ein Gesetz mit bindender Wirkung. Das zugehörige Gesetz aber, das Bundesemissionsschutzgesetz, ermöglicht noch mehr Ausflüchte, sie fordert sie geradezu heraus. Es enthält nämlich eine Regelung, nach der Umweltschutzauflagen nicht eingehalten werden brauchen, wenn sie für den Betreiber wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Ökologe Weigert hat das Spiel durchgeschaut. Wie gesagt, jetzt auf Gesetze, Verordnungen oder Bestimmungen oder alte Genehmigungen können wir alles vergessen. Damit können wir überhaupt nichts sanieren. Es gibt die Aussage auch auf dem Kongress aus Duisburg, die haben also das geprüft. Der Herr Picho, das ist Pilo. Herr Pilo, der ist beim Fahrtmann, der ist also Administraldirektor. Ne? Ja. Hat das also wörtlich ja gesagt. Ne? Die haben geprüft, was, wenn die neue Großfeuerungsanlagenverordnung kommt, welche Möglichkeiten sie in Nordrhein-Westfalen haben. Und haben festgestellt, dass sie in 80% der Fälle überhaupt keine Möglichkeiten haben, weil es nämlich ja diese Rückkoppelung gibt über das Bundesemissionsschutzgesetz, wo drin steht, Auflagen, die müssen wirtschaftlich vertretbar sein. Eine Verordnung, die auf der einen Seite so hoch gelobt wird und auf der anderen Seite so wenig bringt, sollte unbeachtet bleiben, wäre sie nicht die einzige staatliche Maßnahme, um den Schwefeldioxidausstoß zu senken. Also lassen wir doch nochmal den dafür verantwortlichen Politiker, Innenminister Zimmermann, zu Wort kommen. Ey Friedrich, bedeutet dir der Umweltschutz denn überhaupt nichts? Für mich ist er nach der Erhaltung des Friedens das wichtigste Problem überhaupt. Ja, dann bedanke ich mich. Wir kommen um die Lügen der Politiker nicht herum. Für die FDP wirft sich Staatssekretär Hartkopf, der noch im Amt ist, ins Rennen. Wenn Sie zu einem Hersteller gehen von Rauchgasentschädigung und sagen, gut, ich baue jetzt hier ein 700 Megawatt Kraftwerk, bitte gib mir die Garantie, dass du 300 Milligramm einhältst. Gib denen die Garantie nicht. Die finden keine in Deutschland, die finden auch die Japaner nicht. Es wird immer nur behauptet, dass man das machen kann. Suchen Sie sich ein Unternehmen. Ja, suchen Sie doch mal. Suchen brauchen wir nicht. In Gelsenkirchen-Scholfen werden Werte von 50 bis 80 Milligramm pro Kubikmeter Abluft erreicht. Und es gibt noch vier weitere Anlagen in der Bundesrepublik, die Werte unter 100 Milligramm erreichen. Wenn einige davon ihr entschwefeltes Abgas wieder mit schwefelhaltigem Rauchgas mischen, so liegt das nicht an technischer Unfähigkeit der Betreiber, sondern an ihrer wirtschaftlichen Raffinesse. Die Politiker haben jahrelang das Problem des sauren Regens abgeleugnet bzw. verharmlost. Heute stellen sie sich als die Souveränen dar, die alles im Griff haben und unanfechtbare Schritte zur Rettung des Waldes unternehmen würden. Diese Schritte sind Verordnungen, die erwiesenermaßen unwirksam sind, was auch von den Verantwortlichen nicht bestritten werden kann, wenn sie sich nicht dem Vorwurf der Dummheit aussetzen wollen. Die Schadstoffmengen nämlich, ab wann das Absterben des Waldes beginnt, sind auch unseren Politikern bekannt. Wenn sie dann aber hingehen und als Heilmittel Verordnungen präsentieren, die der Industrie einen vielfach höheren Giftausstoß erlauben, kann das nur mit geistiger Unzurechnungsfähigkeit zu tun haben, Herr Zimmermann, oder mit Berechnung. Es kann nicht verborgen bleiben, dass die größten Drecksschleudern von den staatlichen Maßnahmen am wenigsten betroffen sind. Ganz zufällig sind diese Anlagen auch die gewinnträchtigsten. Es handelt sich um Uraltanlagen, die längst abgeschrieben sind und daher mit minimalen Betriebskosten arbeiten. Jetzt leuchtet auch ein, warum Zimmermanns Großfeuerungsanlagenverordnung nur für Neuanlagen gilt. Man kann davon ausgehen, dass die Technologie der zukünftigen Anlagen sowieso weniger Schwefeldioxid produziert. Nicht etwa durch besondere Entschwefelungseinrichtungen, sondern einfach aufgrund ausgereifterer Verbrennungstechniken. Ausnahmslos alle Luftreinhaltemaßnahmen dieser Regierung demonstrieren Unwille oder wahlweise Unfähigkeit. Das ehrt aber keineswegs die Opposition. Umweltschutz ist Ländersache. Das heißt, ungeachtet dessen, was die Bundesregierung mauschelt, können die Länderparlamente machen, was sie für richtig halten. In Nordrhein-Westfalen herrscht seit zig Jahren tatenlos mit absoluter Mehrheit die SPD. Friedhelm Fartmann schießt den Vogel ab. Friedhelm Fartmann, Minister für Arbeit, Soziales und treffenderweise Gesundheit, ist der größte Heuchler in Sachen Umweltschutz. Er schloss mit der RWE eine Vereinbarung, die angeblich dazu führen soll, dass verschiedene Braunkohlekraftwerke entschwefelt werden. Fartmann schwärmt in seiner Presseerklärung von einer entscheidenden umweltpolitischen Weichenstellung in diesem Jahrzehnt. Überschrift der Erklärung: RWE macht Braunkohlekraftwerke umweltfreundlicher. Nochmal Fartmann. Mit der getroffenen Vereinbarung wird erstmalig in der Bundesrepublik ein umfassendes Programm zur wirksamen Verminderung der Schwefeldioxidbelastung eingeleitet. Sieht Mensch sich einmal die Vereinbarung in der Realität an, dann kommt einem das kalte Grausen. Dieses Kraftwerk hier, auf dem wir sitzen, bläst im Jahr 108.000 Tonnen Schwefeldioxid in die Luft. Davon sollen laut Vertrag lächerliche 5.000 Tonnen zurückgehalten werden. 5.000 Tonnen von 108.000 Tonnen. Ja, Fartmanns Programm führt zu einer wirksamen Verminderung der Schwefeldioxid-Emissionsbelastung. Erstmalig in der Bundesrepublik? Umfassendes Programm? Wirksame Verminderung? Unser Volksvertreter Friedhelm Fartmann gebärdet sich als Vorkämpfer der Umweltschützer, obwohl er nicht einmal 5% Verminderung des Schwefeldioxidausstoßes in Frimmersdorf erreicht hat. Stolz verkündet Fahrtmann, der Vereinbarung seien lange und schwierige Verhandlungen vorangegangen, die unsere Geduld auf eine harte Probe stellten und die häufiger auf der Kippe standen. Er selbst habe sich mehrfach in die Verhandlungen der Experten eingeschaltet. Ganz nebenbei wird die Vereinbarung laut Presseerklärung auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sichern. Beim Frühstück sitzen 3 Kapitalisten und 1 Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Einst riet Altkanzler Schmidt dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Johannes Rau, Zitat, denen vom RWE musste mal kräftig in die Weichteile treten. Es war wohl eher umgekehrt. Den Tritt in die Weichteile bekam jetzt nämlich Minister Fahrtmann von der Industrie in dieser geschlossenen Vereinbarung. Letztlich haben wie immer wir die Folgen dieser Vereinbarung zu tragen, während so jemand wie Fahrtmann diese Schweinerei noch als rühmlichen Erfolg auskosten darf. Bisher unwidersprochen. Den genauen Wortlaut des Vertrages zwischen der RWE und dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, kurz Max genannt, der sollte eigentlich nicht bekannt werden. Beide sind sich einig, dass entschwefelt werden kann, aber uneins über den Umfang der Maßnahmen. Es soll nach dem Trockenadditivverfahren entschwefelt werden. Hui. Es ist natürlich das billigste Verfahren, dafür aber besonders dreckig und wirkungslos. Bei dieser Technik benötigt man eine Unmenge Kalk nebst selbigen Fabriken, jenen, die kilometerweit alles mit feinem Staub und bedecken und so hübsch anzusehen sind. Dazu kommt, dass bei diesen Entschwefelungsverfahren selbstverständlich auch jede Menge unverwertbarer Abfall entsteht, der irgendwo hingeschafft werden muss. Hier nochmal eine wichtige Adresse. Dr. F. Wilhelm Christians, Aufsichtsratsvorsitzender der RWE, Königsallee 45 bis 47, 4000 Düsseldorf 1. Doch zurück zu diesen ominösen Entschwefelungsverfahren. Hier ist noch bemerkenswert. Bei optimalem Betrieb, der ja gar nicht geplant ist, ließe sich der Schwefeldioxidausstoß theoretisch halbieren. Klingt toll, aber was übrig bleibt, bringt den Wald immer noch um. Vielleicht sollte man hier schon mal ganz sachte anklingen lassen, dass auch ein paar andere Entschwefelungsmethoden existieren, die keinen Abfall produzieren und die mindestens zu 95% entschwefeln. Bisher vertreiben die Kraftwerke jährlich satte 400.000 Tonnen Schwefeldioxid über halb Europa. Bis 1987 sollen diese 400.000 Tonnen nur auf 340.000 vermindert werden. Das heißt, in 5 Jahren soll der Giftausstoß um lachhafte 15% kleiner sein. Hier in Frimmersdorf sind sogar weniger als 5% geplant. Außerdem sollen hier 2 kleine Kraftwerksblöcke stillgelegt werden. Aber erst 1989, wenn vorher 4 neue Anlagen in Betrieb genommen sind. Schlau. Preisfrage. Wie soll man Folgendes auslegen? Zitat. Der Max geht davon aus, dass angesichts der erheblichen Schwankungsbreite der Schwefelgehalte in der Braunkohle ein Emissionsgrenzwert über 24 Stunden möglicherweise nicht jederzeit einhaltbar ist und unter bestimmten Voraussetzungen Überschreitungen dieses Grenzwertes zugestanden werden müssten. Das Durchsetzungsvermögen des RWE findet nicht nur auf ministerieller Ebene am grünen Tisch statt. Für die Menschen vor Ort ist es schon lange brutale Wirklichkeit. Unter uns steigen die riesigen weißen Dampfwolken aus den Kühltürmen auf. Nur ein Drittel der Power des Brennstoffs Kohle gelangt in unsere Steckdosen. Der Bedarf an Kohle ist entsprechend hoch, sodass um uns herum eine Mondlandschaft entstanden ist. Monströse Bagger in weiträumigen Kratern, unzählige Kräne, zig Gleise, verlassene Geisterstädtchen zwischen halb kaputten Rekultivierungsflächen. Das Ausmaß des Tagebaus beeinflusst das Leben der Menschen hier. Sie sind sich nie sicher, wie lange sie noch wo wohnen können. Kohle unter ihren Häusern verjagt sie, sobald die Bagger kommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weil die Abbaustätten trocken liegen sollen, wird Grundwasser in den Rhein gepumpt. So ist ihr Trinkwasser knapp, selbst Mönchengladbach gerät in Schwierigkeiten. Wir Kölner aber trinken trotz Abpumpen weiter Uferfiltrat. Doch schon werden Talsperren für das Trinkwasser auf der anderen Rheinseite geplant. Wieder Umsiedlung und wieder eine sogenannte ökologische Katastrophe. Ein Tal wird ertränkt und das in den schon jetzt zu kleinen Erholungsgebieten. Aber was soll's, fahren wir doch raus. Demnächst mit Neckermann ins Revierabenteuer. Geisterstädte mit durch Erosionsschäden kühnen Gebäuden, abenteuerlichen Vegetationen durch verändertes Kleinklima und mutagenen Schwermetallen. Die Politik der Herrschenden hat offensichtlich versagt. Jetzt in Trance zu fahren, heißt die Überlebenschancen zu mindern. Wir müssen aus der Verantwortungslosigkeit der Politiker und der RWE-Manager Konsequenzen ziehen und selber einen Rettungsplan aufstellen. Kein anderer tut, haben wir ein Programm ausgearbeitet, wie dem Übel zu Leibe zu rücken ist. Zwei Dinge müssen abgestellt werden: die wahnwitzige Vergeudung der Rohstoffe und die Verpestung der Luft. Gegen die schleichende Vergiftung durch Schwefeldioxid kann man technisch die sogenannte nasse Rauchgasentschwefelung einsetzen. Ein Verfahren, das nicht nur 95% der Schwefelgase unterdrückt, sondern auch abfalllos arbeitet. Die Rückstände bestehen nämlich aus Gips, der in der Bauindustrie weiterverwendet werden kann. Das genannte Verfahren ist besonders für Großkraftwerke geeignet und sofort einsetzbar. In 3 Jahren könnten damit alle Kraftwerke ausgerüstet sein, was einer Verminderung der Schwefeldioxidproduktion um 50% gleichkäme. Für kleinere Kraftwerke gibt es eine Verbrennungsmethode, die sich Wirbelschichtverfahren nennt, den SO2-Ausstoß ebenfalls um mindestens 90% senkt und gleichzeitig die Bildung von Stickoxiden vermindert. Ohne Schwierigkeiten ließe sich bis 1989 alle kleineren Kraftwerke nach dieser Technik umrüsten. Damit wäre ein weiteres Viertel der heutigen Schwefelgase in der Luft verschwunden. Von wegen, das ginge nicht, Herr Hartkopf und Konsorten. In der Folgezeit werden alle übrigen Mini-Kraftwerke und Industriefeuerungen nach der genannten Methode entschwefelt. Bleiben noch die privaten Haushalte und Kleinverbraucher, die, denen sonst immer der Dreck in die Schuhe geschoben wird. Diese Fliege schlagen wir zusammen mit der berühmten zweiten, der Vergeudung. Erinnern wir uns, das RWE verpulvert 60% der Energie per Kühlturm in die Umwelt. Leiten wir die Abwärme aber über Rohrleitungen zum Verbraucher, quasi direkt in die Heizkörper und Boiler, werden private Öfen überflüssig. Der Strom bräuchte nicht länger verheizt zu werden. Schwefeldioxid ging auf 1-2% des heutigen Betrages zurück. Das oben beschriebene Verfahren nennt man Wärmekraftkopplung. Dabei erzeugt das Kraftwerk aus dem Brennstoff der Kohle sowohl Strom als auch Wärme, die beide genutzt werden. Damit wird die Energie wesentlich besser ausgenutzt als bisher. Die Ausbeute liegt zwischen 90% und 100%. Großtechnische Verwendung der Wärmekraftkopplung sind große Kraftwerke mit Fernwärmenetzen. Wir fordern die kleinere Version, das heißt kleine Kraftwerke, die Heizwärme und Strom produzieren. Sie liegen nicht weit von den Haushalten entfernt, also Nahwärme statt Fernwärme. Wir gehen außerdem davon aus, dass die Stromproduktion bei der Umstellung auf Wärmekraftkopplung auf keinen Fall ausgeweitet werden darf. Im Gegenteil, es muss gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass der Strom sinnvoller genutzt wird. Das heißt zum Beispiel, kein Einsatz von Strom für Heizung und Warmwasser. Damit wird die Energie wesentlich besser ausgenutzt als bisher. Die Ausbeute liegt bei ca. 90%. Gleichzeitig lässt sich viel Kohle einsparen, weil einfach nicht mehr so viel vergeudet wird. Bis zum Jahr 2000 kann die Umstellung auf Wärmekraftkopplung abgeschlossen werden. Was kostet das alles denn? Die erste Phase des Programms kostet ca. 6 bis 10 Milliarden D-Mark. Etwa so viel wie ein großes Atomkraftwerk oder so viel wie jährlich die Schäden im Wald kosten. Und woher soll das Geld kommen? Wir könnten ja einige AKW-Planungen dafür opfern. Oder mal in die Sparbüchse der Elektrizitätswerke greifen. Staatssekretär Hartkopf hat dort ganz beachtliche Summen aufgetan. 5 bis 6 Milliarden Mark ist nicht ganz wenig. Auf der anderen Seite gibt es einen Investitionsschub, genau das können wir gebrauchen. Und wenn Sie einmal die Bilanzen der EVUs nachgucken, werden Sie ohne große Mühe bei den freien Rücklagen diesen Betrag finden und noch ein bisschen darüber hinaus. Das heißt, die Finanzierung... Bis zum Jahr 2000 kostet das Programm 50 bis 60 Milliarden D-Mark. So viel wie 10 AKWs, oder? Ein Drittel von dem Wert unseres Waldes. Die Hälfte der Investitionen wird für Entschwefelungsanlagen verwandt. Allein in diesem Bereich würden 40.000 Arbeitsplätze geschaffen. Genauso viel Geld für AKWs bringt nur halb so viele Arbeitsplätze. Wir fordern also, keine AKWs mehr bauen und das Geld sinnvoller einsetzen. Und unseren Forderungen werden wir schon Nachdruck verleihen. Dazu Robert Jung. Es geht nicht nur um Arbeitsplatzzerstörung und um Umweltzerstörung. Es geht darum, dass man uns unsere Rechte als Menschen des Widerspruches und der Eigenproduktion und der eigenen Fantasie und der eigenen Gestaltungskraft Stück um Stück genommen hat. Und das wird durch den... Dagegen werden wir uns nicht mehr nur mit irgendwelchen Kreuzchen auf irgendwelchen Stimmzetteln wehren, sondern als Menschen, die da sein werden und die man nicht mehr übersehen kann. Und das ist das Entscheidende. Wir werden als Massenbewegung mit Millionen einzelnen Menschen auftreten, die sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, wir lassen uns das nicht mehr bieten und wir werden auf diese Art und Weise dieses ganze Gefüge in Unordnung bringen. Wir haben schon die Pläne dieses industriell-parlamentarischen Staates in Unordnung gebracht. Wir können nicht mehr damit rechnen, dass uns ein paar Linke vertreten. Wir müssen auf alle diejenigen rechnen, die geschädigt werden, die Hausfrauen, die Kinder, die Jungen, denen man ihre Zukunft kaputt macht. Wir werden in dieser Massenbewegung, die eben dann auch eine Massenbewegung in den Ländern der Dritten Welt ist, als Personen auftreten und uns nicht mehr mit irgendwelchen schönen Sprüchen und mit irgendwelchen Kompromissformeln und irgendwelchen Kompromissentschlüssen weiter betrügen lassen. Das, was heute anläuft, ist sehr viel mehr als eine politische Bewegung der Bundesrepublik. Es ist eine weltweite Bewegung für das Überleben zur Rettung der Menschheit. Und da scheinen mir Prozente viel weniger wichtig zu sein, als dass in den Menschen der Widerstandswille nicht erlahmt und der Schöpfungswille nicht erlahmt. Und da wird man tausende Wege der Durchsetzung finden. Nun zurück zu den Verursachern, die den ganzen Dreck ja schließlich verbocken. Das ist schon alles sehr seltsam. Da diktiert ein Unternehmen, das RWE, einen für den Umweltschutz nutzlosen Vertrag, der durchlöcherter ist als ein Schweizer Käse. Da unterschreibt dann ausgerechnet ein Minister für Gesundheit, unser Friedhelm Fahrtmann, diese für die RWE so bequemen Klauseln. Vollends verwirrend ist, dass RWE auch noch formal von der öffentlichen Hand kontrolliert wird. Denn die öffentliche Hand hat den entscheidenden Stimmenanteil von 60%. Im öffentlich kontrollierten RWE passieren also merkwürdige Dinge. Merkwürdigkeit Nummer 1. Jedes Jahr wird der Gewinn des Unternehmens in Form einer Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Ein Drittel dieser Aktien besitzt die sogenannte öffentliche Hand. Das sind unter anderem über 30 Kreise und 20 Städte, die am Gewinn des RWE beteiligt sind. Merkwürdigkeit Nummer 2. Das RWE hat diese Kommunen meist für 20 bis 30 Jahre als Stromabnehmer an sich gebunden. Sichere Abnehmer, die sich das RWE erkaufen musste. Sie zahlt jährlich zwischen 200 bis 300 Millionen Mark an diese Kommunen. Formal ist das eine Gebühr für diese umweltverschönernden Stromleitungstrassen. Merkwürdigkeit Nummer 3. Das RWE lässt sich von einem sogenannten Verwaltungsbeirat beraten. Der trifft sich jedoch nur ganze dreimal im Jahr. Trotzdem zahlt das RWE stattliche 18.000 Mark jährlich an jeden Beirater. Die Beirater kommen fast ausschließlich von den Kommunen. Mit dabei sind interessanterweise Kurt Rosser, Oberstadtdirektor Köln, Bruno Krupp, Oberstadtdirektor Leverkusen, Dr. Friedrich Wilhelm Jansen, Oberkreisdirektor Aachen, Dr. Helmut Benz, Oberkreisdirektor Bergheim-Erft, Klaus-Dieter Herrchen, Stadtdirektor Eschweiler, Josef Hüttemann, Oberkreisdirektor Düren. Die Merkwürdigkeiten ergänzten sich derart, dass sogar Friedhelm Fahrtmann treffend zusammenfasste, Zitat, eine moderne Form legalisierter Korruption. Das RWE hat Zukunft. Wo jeder andere Konzern es bei Erweiterungsplänen sehr viel schwerer hat, wird das RWE bei den Kommunen nur offene Türen einrennen. Schließlich verdienen die selbst daran. Ein solcher Branchenriese braucht gestandene Männer, die wissen, wo es lang geht. Dr. F. Wilhelm Christians ist Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG, der Deutschen Zentralwohnkredit AG, der Eisenbahnverkehrsmittel AG, der Vereinigten Seidenwebereien AG. Ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bayer AG, der Karstadt AG, der Glöckner Humboldt-Deutz AG, Mitglied des CDU-Wirtschaftsbeirates, außerdem Vorsitzender für den Verwaltungsrat und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen. Dr. Hans Friedrichs, Aufsichtsrat der RWE, Vorstand der Dresdner Bank und ehemaliger Wirtschaftsminister aus Bonn. Dr. H.C. Hermann J. Abs. Wer kennt ihn nicht von früher? Das sind natürlich noch lange nicht alle. Hier ist ein Mythos zu entschleiern. Der vom Versorgungsunternehmen RWE, vom öffentlichen Dienstleistungsbetrieb, der uns Strom für die Steckdose besorgt. Dazu noch ein paar Fakten. Das RWE ist an fast 40 Gesellschaften beteiligt, teilweise als Besitzer, in der Regel mit Aktienmehrheit, zum Beispiel an der Baufirma Hochtief. Das RWE ist in Australien und Kanada am Uranabbau beteiligt. Im Aufsichtsrat sitzen Vertreter von Banken, Versicherungen, Stahl- und Chemieriesen. Das RWE bestimmt den ganzen Weg vom Abbau der Rohenergie über Verarbeitung, Verteilung bis zum Verkauf der Energie an den Verbraucher. Es diktiert Preis und Technik und verlangt Grundgebühren von uns für die Ehre, dass wir seine Kunden sein dürfen. Nein, besser müssen. Das RWE ist also alles andere als ein Versorgungsbetrieb, sondern ein Industriegigant, der auch genauso funktioniert wie andere Multis. Nach dem Prinzip, so billig wie möglich produzieren und so teuer und viel wie möglich verkaufen. Bloß hat er ein ganz entscheidendes Privileg, das staatlich gesicherte Energiemonopol. Ins Himmelblau die Rohstoffpreise steigen, als holde Boten junger Konjunktur. Der Markt belebt sich schon und schamhaft zeigen sich zarte Triebe börslicher Natur. Und nur ein Kurs hält mit der Hoss nicht Schritt, nur eine Ware zieht im Preis nicht mit und bleibt sie billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware Mensch genannt. Die Kraftwerke produzieren seit einigen Jahren riesige Energieüberschüsse, die ungenutzt bleiben, weil es keine Abnehmer dafür gibt. Statt die Produktion zu senken, sollen Atomkraftwerke gebaut werden. In einem gigantischen Werbefeldzug der Energiewirtschaft wird jetzt die Atomkraft als Retter des Waldes dargestellt. Ein Treffen der um den Wald besorgten Wissenschaftler fand bezeichnenderweise in der Kernforschungsanlage Jülich statt. Dabei und allen voran ist auch Forschungsminister Riesenhuber mit seiner Vorstellung von einer Strategie gegen das Waldsterben. Selbstverständlich ist die beste Emission die, die nicht stattfindet. Und die Kernkraftwerke sind, was die Emissionen betrifft, das umweltfreundlichste, was wir überhaupt haben. Zweitens, in einer Gesamtstrategie müssen wir Kernkraft selbstverständlich ausbauen. Es ist offenkundig, dass wir den billigen Kernstrom in der Grundlast brauchen. Die Industrie schätzt es auf etwa 10 zusätzliche Kernkraftwerke. Wer es überhört haben sollte, er redet da tatsächlich vom billigen Atomstrom. Dazu ein paar Zahlen. Die Entschwefelung aller großen Kraftwerke würde 5 bis 8 Milliarden Mark kosten. Das ist so viel, wie ein großes Atomkraftwerk vom Typ Biblis kostet. Wollte man den sauren Regen aber mit Hilfe der Atomkraft stoppen, dann müssten 30 Atomkraftwerke gebaut werden. Das wären Investitionen von 190 Milliarden Mark. Es wird klar, dass so etwas ökonomischer Wahnsinn ist. Abgesehen davon, dass es auch ökologisch völlig verrückt ist. Dennoch verfolgen die Elektrizitätsunternehmen diese Strategie. Die Großkraftwerksbetreiber RWE, VEW, Preußen Elektra und wie sie alle heißen, sind schlicht und einfach nicht bereit, die laufenden Kraftwerke mit guten Entschwefelungsanlagen auszurüsten. Dabei wäre das auch technologisch kein Problem. Mehrere Anlagenhersteller bieten hochwirksame Entschwefelungstechnologie an. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar. Dass das schädlich ist und wahrscheinlich Mist, vergesse ich über Honorar. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann nicht das Volk beschützen vor dem Dreck. Doch den Dreck kann ich schützen vor dem Volk, wenn es rebelliert, gib mir Waffen und ich schaff es weg. Die Kraftwerkslobby hat offensichtlich andere Interessen. Die wirksamste Methode der Entschwefelung, so argumentiert diese sehr einflussreiche Gruppe, ist der Ersatz der Kohlekraftwerke durch Atomkraftwerke. Dahinter steckt eine gigantische Fehlplanung der Stromversorgungsunternehmen. Spekulierend auf weitere wachsenden Stromverbräuche haben sie die Errichtung von über 10.000 Megawatt zusätzlicher Atomkapazitäten betrieben. Schon Ende des Jahres 1980 gab es riesige Stromüberschüsse. Die Überkapazität der Kraftwerke lag bei 26.000 Megawatt. Und seit 1981 stagniert der Stromverbrauch, geht neuerdings sogar zurück. Die teuren Atommeiler werden innerhalb der kommenden 4 Jahre fertig und müssen dann ans Stromnetz. Das geht nur auf Kosten der Kohle, das ist klar. Gerade auch das RWE steckt tief im Atomgeschäft drin. Im Geschäftsbericht dieses Konzern heißt es zum Beispiel: Den zuwachsenden Bedarf an Grundlaststrom werden bei unserem Unternehmen die 3 seit Mitte der 70er Jahre im Bau befindlichen Kernkraftwerksblöcke decken, die bis Ende 1985 in Betrieb genommen werden sollen. Weitere Kraftwerksleistung hoffen wir bis Anfang der 90er Jahre errichten zu können. Die Entscheidung zum Bau dieser Anlagen fiel vor fast 10 Jahren. Die jetzt im Bau befindlichen Kernkraftwerke sind sämtlich im Zeitraum von 1972 bis 1975 in Auftrag gegeben worden. Die ausgegebenen Gelder müssen jetzt dringend wieder hereingebracht werden. Außerdem spekuliert das RWE weiterhin auf eine atomare Zukunft. 3 weitere Atommeiler sind bereits in Planung. Der Konzern ist mehrheitlich an der Gesellschaft beteiligt, die den schnellen Brüter in Kalkar baut. Das RWE arbeitet außerdem schon darauf hin, einen weiteren schnellen Brüter zu errichten, wenn der in Kalkar fertiggestellt ist. Die Planungsarbeiten für den zweiten Brüter sind bereits im Gange. Es braucht jeder Mensch, sagt das Badenwerk, den Strom für'n Swimmingpool, für'n elektrischen Tisch, für's elektrische Bett und für'n elektrischen Stuhl. So soll das Volk benebelt werden, noch bevor der erste Kühlturm steht. Das Volk, so hoffen die hohen Herren, spürt den Schaden erst zu spät. Doch der Bauer schaut den Acker an, der Fischer guckt den Rhein. Der Winzer prüft den neuen Wein und sie sagen alle KKW nein. Die Weichen sind bei den Stromversorgungsunternehmen längst in Richtung Atomstaat gestellt. Probleme bereitet dann nur noch der lästige Widerstand der Bevölkerung, die immer wieder Verzögerungen im Ausbau der Atomenergie durchsetzt. Das RWE hofft daher, dass in Zukunft die Eingriffsmöglichkeiten der AKW-Gegner in das atomrechtliche Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden. Ein Zitat aus dem RWE-Geschäftsbericht. Soll der Ausbau der Kernenergie nicht noch weiter hinter den energiepolitischen Notwendigkeiten zurückbleiben, ist es erforderlich, die bisher zu umständlichen Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke zu kürzen, zu straffen und für mehr Rechtssicherheit in den Verfahren zu sorgen. Lang genug haben sich die Atomspezialisten gefragt, wieso an jedem neuen Atomkraftwerkstandort Widerstand entsteht. Schließlich beauftragten sie Sozialwissenschaftler mit der Erforschung dieses merkwürdigen Phänomens. Die Forschungsergebnisse wurden ausgewertet und daraufhin wurden neue Strategien der Propaganda entwickelt. Ein Ergebnis davon ist das Märchen vom Atom als Retter des Waldes. Da kommt den Verantwortlichen der saure Regen wie gerufen. Die Rufmordkampagne gegen die Kohle läuft auf vollen Touren und ist dabei so billig. Man muss die Kohle nur so umweltschädlich wie möglich verbrennen. Ganz geschickt versucht die Atomlobby, ökologische Gedanken für ihre Ziele einzuspannen. Doch damit haben sie sich kräftig getäuscht. Wir sind keineswegs so dumm, wie Sie denken. Jeder, der wirklich begriffen hat, dass der Wald in Gefahr ist, wird die altbekannte Lüge von der sauberen Atomenergie sehr skeptisch betrachten. Schließlich lässt sich nicht leugnen, dass hochgefährliche radioaktive Müllberge von einem Ort zum anderen geschoben werden, ohne dass jemand behaupten kann, er wüsste, wie wir die jemals wieder loswerden sollten. Auch die Gefahren eines großen Atomunfalls können wir seit Harrisburg nicht mehr vergessen. Was soll besser sein, Schwefeldioxid oder radioaktives Jod? Die Kraftwerke geben auch ohne Unfall stetig Gifte ab, die man zwar nicht sieht, nicht riecht und die sich doch überall anreichern und uns langfristig vergiften und verstrahlen. Wir sind nicht so schizophren, wie die Kraftwerkslobby sich erhofft. Wir lassen uns nicht spalten und auch nicht in ihre Strategie einbauen. Sie reden nicht bloß, sie organisieren gemeinsam ihren Widerstand. Auf dem Land hat man für Halunken dies und das schnell bei der Hand. Und der Arbeiter, dem Herr Eberle, die Fabrik im Dorf verspricht, spuckt aus und sagt, von der Ausbeutung befreist grad du mich nicht. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident. Ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom BGB, der pennt. Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel stumm und als Stimmvieh. Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir verwandeln unseren Hass in Energie. Guten Abend, hier spricht der Möbel-Elch. Werte Kundschaft, dank saurem Regen sterben die Bäume. Dank saurem Regen fallen sie um. Dank saurem Regen können wir unsere Holzmöbel fast umsonst liefern. Und dies alles verdanken wir Kraftwerken und Industrie. Und übrigens danken wir denen, die uns heute mal in Ruhe gelassen haben, damit wir nicht wie immer... Hey, halt die Waffe! Hey, schieße! Kommt jetzt raus, Jungs! Auf die Karre!